CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 15. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Abraham Lincoln, 1809 bis 1865. 12. Februar 1809. Die jungen Vereinigten Staaten von Amerika sind im Aufbau. Das Land beginnt am Atlantik und endet in den Appalachen, noch weit vom Mississippi, den Rocky Mountains und dem Pazifik entfernt. Die westliche Grenze der USA verläuft durch Bundesstaaten wie Kentucky. Dahinter ist Wildnis, in die sich nur Indianer und einige wagemutige Forscher und Fallensteller wagen. In diesem Grenzgebiet kommt in einer Holzhütte Abraham Lincoln zur Welt. Sein Vater Thomas ist ein kleiner Farmer, der einer Baptistengemeinde angehört, die sich energisch für die Freiheit des Einzelnen einsetzt und gegen die Sklaverei wendet, die vor allem im Süden der Vereinigten Staaten verbreitet ist. Schon als Kind erlebt der junge Abraham lange Abende mit, bei denen der Vater und seine Freunde gegen das Übel der Sklaverei schimpfen und über eine Welt philosophieren, in der kein Mensch einen anderen besitzen darf und jeder seinen Lebensunterhalt mit seiner eigenen Hände Arbeit verdient. Thomas Lincoln bewirtschaftet seine Felder selbst und erwirbt damit bescheidenen Wohlstand und den Respekt seiner Mitmenschen, die ihn immer wieder auffordern, ein politisches Amt in seiner Gemeinde zu übernehmen. Nach einem Rechtsstreit um Ansprüche auf das Land muss die Familie die Farm in Kentucky verlassen. Abraham ist da gerade 7 Jahre alt. Die Lincolns lassen sich schließlich im Bundesstaat Illinois nahe der großen Seen nieder, einem Staat, in dem die Sklavenhaltung verpönt ist. Nur 2 Jahre später stirbt Abrahams Mutter. Der Vater findet schnell eine neue Frau. Sie bringt einen Sohn mit in die Ehe, behandelt Abraham aber wie ihr eigenes Kind. Später schreibt sie: Es waren 2 großartige Kinder, aber ich muss gestehen, jetzt wo sie beide tot sind, Abraham war der beste Junge, den ich je sah oder sehen werde. Auf eine Schule geht A.B., wie ihn seine Freunde bald nennen, nur 18 Monate. Das reicht, um Grundzüge des Lesens und Schreibens zu lernen. Den Rest bringt er sich selbst bei. Unermüdlich arbeitet er sich durch Bücher, verschlingt die Bibel ebenso wie die Werke von Shakespeare oder Geschichtsbücher. Die Nachbarn wundern sich oft über den jungen Mann und sein zurückhaltendes Wesen. Anders als seine gleichaltrigen Freunde hat er überhaupt nichts für vermeintlich männliche Beschäftigungen wie Jagen oder Fischen übrig. Ihm ist das Töten von Tieren zuwider. Auch die allgegenwärtigen Kämpfe gegen Indianer in den Grenzgebieten stoßen ihn ab. Doch er ist kein Schwächling. Als er erwachsen wird, ist Abraham Lincoln 1,92 Meter groß und überragt damit seine Mitmenschen deutlich. Der belesene junge Mann erregt allmählich Aufsehen. Nachbarn ermutigen ihn, sich bei der nächsten Wahl für das Landesparlament von Illinois aufstellen zu lassen. Im Wahlkampf engagiert er sich für Verkehrsprojekte. Er will Dampfschifflinien einrichten, um entlang der großen Flüsse Siedlungen aufzubauen, das Land zu erschließen und die Siedler in den entlegenen Gegenden besser versorgen zu können. Das macht Eindruck auf die Wähler. Im Alter von 23 Jahren ist er Abgeordneter. In sein Tagebuch schreibt er: »Kein anderer Erfolg in meinem Leben hat mir bisher solche Genugtuung verschafft.« Die Tätigkeit im Parlament von Illinois ist allerdings nur ein Ehrenamt. Geld verdient Lincoln damit nicht. Deswegen versucht er sich als Geschäftsmann und verschafft sich unter anderem eine Lizenz für den Verkauf von Alkohol. Doch der Schnapsladen wirft nicht allzu viel ab. Und das Alkoholgeschäft ist nicht besonders hoch angesehen. Er hat Angst, dass es seiner politischen Karriere schaden könnte, und beginnt mit einem Jura-Selbststudium und wird Anwalt. Er ist überzeugt, dass dieser Beruf einen sozialen Aufstieg für ihn, den Farmersohn, darstellt. Seine Kollegen im Parlament sehen das genauso. Und auch die Wähler honorieren ihn. Bei allen folgenden Wahlen kann er seinen Sitz im Abgeordnetenhaus verteidigen. Zu dieser Zeit macht Abraham Lincoln alles richtig. In der Stadt Springfield wird er Partner in einer respektablen Anwaltskanzlei. Er vertritt unter anderem die aufstrebenden Eisenbahngesellschaften und verdient dabei viel Geld. Sein sicheres Einkommen ermöglicht es ihm schließlich, eine Familie zu gründen. Im Alter von 33 Jahren heiratet er Mary Todd, die aus einer der reichsten Familien Kentuckys stammt. Das Pikante: Die Familie Todd hält eine große Anzahl von Sklaven, und bei Besuchen der Verwandtschaft in Kentucky sind Lincolns vier Kinder ständig von Sklaven umgeben. Öffentlich jedoch positioniert er sich zunehmend als radikaler Gegner der Sklaverei. So wettert er im Landesparlament, es ist eine Institution, die auf Ungerechtigkeit und einer schlechten Politik beruht. 1846 wird Lincoln für eine Legislaturperiode als Abgeordneter der Republikaner in das amerikanische Repräsentantenhaus geschickt. Er ist dort ein Hinterbänkler ohne großen Einfluss, sorgt aber immer wieder für Aufsehen. Als die USA 1848 gegen Mexiko in den Krieg ziehen, spricht er sich in einer eloquenten Rede gegen den Feldzug aus. Voller Sarkasmus schreibt er über die Ambitionen von Präsident Polk: Er will militärischen Ruhm, diesen wundervollen Regenbogen, der nur über Schauern von Blut aufgehen kann. Mit solchen pazifistischen Ansichten macht sich der Anwalt aus Illinois nicht nur Freunde. Immerhin wird der Krieg gegen Mexiko von der breiten Mehrheit der patriotischen Bevölkerung getragen und zahlt sich für die USA aus. Nach dem überwältigenden militärischen Sieg können die Vereinigten Staaten ihr Territorium verdoppeln. Riesige Gebiete wie Arizona und Kalifornien werden erobert. Als Kriegsgegner steht Lincoln das erste Mal in seinem Leben im politischen Abseits. Als er wieder zurück nach Illinois kommt, scheitert er zweimal bei dem Versuch, sich zum Senator wählen zu lassen. Dazu kommen Schulden, da er wegen seines politischen Engagements die Arbeit in der Anwaltskanzlei vernachlässigt hatte. Plötzlich muss die Politik zurückstehen. Alle Energie fließt in den Beruf, in dem er auch schnell wieder Erfolge feiert. Aber die Fälle, die der Anwalt wie am Fließband abarbeitet, zehren an seinen Kräften. Der inzwischen 50-Jährige fühlt sich ausgelaugt. Eine Reise an die Ostküste bringt neue Energie und motiviert ihn dazu, wieder in die Politik einzusteigen. Die nächste Präsidentschaftswahl steht bevor und die Republikaner haben keinen Kandidaten. Einige Parteifreunde aus New York erinnern sich plötzlich an den Anwalt aus Illinois und laden Lincoln ein, in der Stadt zu sprechen. Dieser hat zunächst keine Lust, doch als man ihm $200 bietet, lässt er sich überreden. Die Reden sind ein voller Erfolg. Als sich Lincoln in deutlichen Worten gegen die Sklaverei und die drohende Abspaltung der Südstaaten vom Rest der USA wendet, müssen immer größere Hallen gebucht werden, um dem riesigen Interesse gerecht zu werden. Lincoln beschwört die Gefahr für den Zusammenhalt des Landes, wenn die Südstaaten an der Sklaverei festhalten. Ein Haus, das in sich geteilt ist, kann nicht stehen. Ich bin überzeugt, dass unser Land und seine Regierung nicht bestehen können, wenn es zur Hälfte die Sklaverei will und zur anderen Hälfte die Freiheit. Die Union darf sich nicht auflösen. Das Haus darf nicht einstürzen. Die Spaltung muss enden. Das Publikum im liberalen New York ist begeistert. Während man im Süden der Vereinigten Staaten den Kopf schüttelt und Hassbriefe gegen Lincoln schreibt. In der Partei ist man von den Reden überzeugt. Schließlich setzen die Republikaner auf den Zusammenhalt aller Staaten in der Union und sind überzeugt, dass ein Ausscheren des Südens eine Katastrophe wäre, die mit allen Mitteln verhindert werden muss. Plötzlich ist aus dem frustrierten und gescheiterten Möchtegern-Senator der aussichtsreichste Kandidat der Republikaner für das Präsidentenamt geworden. Bei einem Auftritt in einer stürmischen Nacht in New York wollen schließlich 2000 Menschen den Mann aus Illinois hören. Die Rede Lincolns wird wieder ein voller Erfolg. Lincoln gelang es mit seiner Rede, die Zuhörerschaft für 2 Stunden zu fesseln. Anschließend brach im Saal tobender Applaus aus, schreibt einer der Zuhörer. Nach seinen Auftritten in New York beginnt Lincoln den ersten modernen Wahlkampf der USA. Er reist mit der Eisenbahn kreuz und quer durch die Nordstaaten von Stadt zu Stadt und spricht in Kirchen, Konzertsälen, auf Straßen und Plätzen. Danach setzt er sich in einer Stichwahl gegen einen weiteren Kandidaten durch und geht schließlich offiziell für die Republikaner in das Rennen um die Präsidentschaft. Seine Gegner von den Demokraten haben keine Chance. Ihre Partei ist in der Frage der Sklaverei zerstritten und verschleißt sich in internen Grabenkämpfen. Deswegen wählt die Mehrheit der Amerikaner am 6. November 1860 Abraham Lincoln ins Weiße Haus. Der Sieg Lincolns ist jedoch teuer erkauft. In den Südstaaten sind die Menschen empört. Sie sind überzeugt, das Recht auf ihrer Seite zu haben, auch in der Frage der Sklaverei. Für sie ist der Republikaner Abraham Lincoln als Präsident eine Provokation und der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen bringt. Schon zuvor waren die Spannungen gewaltig. Denn der Norden lebt vor allem von der Industrie und will sich vor der Konkurrenz aus Europa durch hohe Zölle schützen. Der Süden dagegen hat kaum Fabriken, baut aber auf gewaltigen Plantagen riesige Mengen von Baumwolle, Zucker und Tabak an, die dank des Freihandels in alle Welt exportiert werden. Zollschranken bedrohen diese Ausfuhren und ein Verbot der Sklaverei würde die Gesellschaftsstruktur des Südens völlig zerstören. Die Spaltung ist für viele Südstaatler die einzig mögliche Konsequenz. 11 Bundesstaaten sagen sich von der Union los und gründen die Konföderierten Staaten von Amerika. Ihr Präsident wird Jefferson Davis. Schnell werden die Kasernen der Bundestruppen besetzt, eigene Milizen aufgestellt und bewaffnet. Es kommt zu ersten Gefechten. 1861 beginnt der amerikanische Bürgerkrieg mit einem Kanonenschuss. Im April greifen Truppen des Südens Fort Sumter an und zwingen den Kommandanten zur Übergabe der strategisch wichtigen Festung an der Atlantikküste. Präsident Lincoln reagiert und schickt Truppen, um zurückzuschlagen. Im Süden ist man überzeugt, in diesem Krieg gute Chancen zu haben, auch wenn die Zahlen eine andere Sprache sprechen. Der Norden hat 3-mal so viele Einwohner und zieht immer mehr Einwanderer an. Außerdem ist dort die Industrie konzentriert. Das heißt, die Union kann in Eigenregie fast unbeschränkt Gewehre, Kanonen, Munition und Uniformen herstellen, während die Konföderierten alles, was sie brauchen, entweder erobern oder kaufen müssen. Zunächst werden sie von England unterstützt. Die Fabriken in Europa benötigen die Baumwolle der Südstaaten und außerdem ist England der Aufstieg der Nordstaaten unheimlich. Es will keinen Konkurrenten mit Großmachtanspruch. Deswegen unterstützt die britische Krone den Süden mit Waffenlieferungen. So scheint der Süden zu Beginn des Krieges vor einem Sieg zu stehen. In den ersten Schlachten treffen die hochmotivierten Milizarmeen des Südens auf eher lustlose und undisziplinierte Truppen des Nordens. Sie dringen bis in Sichtweite des Kapitols vor. Erst direkt an der Stadtgrenze von Washington werden sie gestoppt. Der überzeugte Pazifist Lincoln wird zum Schlachtenlenker. Er treibt seine Generäle an, die Truppen des Südens zurückzuschlagen. In einer gewaltigen Anstrengung wird die US-Industrie auf Kriegswirtschaft umgestellt. Neuartige Waffen wie Maschinengewehre und stählerne, zielgenaue Kanonen wandern an die Front und sorgen dafür, dass die Gefechte in Blutbädern enden. 2 Jahre lang ringen die beiden Kriegsparteien um jeden noch so winzigen Vorteil, halten sich aber die Waage. Dazu trägt im Süden vor allem der Oberkommandierende General Robert E. Lee bei, der beste Stratege Amerikas. Mit immer neuen Tricks und überraschenden Feldzügen täuscht er immer wieder den materiell weit überlegenen Gegner, der aber durch innenpolitische Reibereien geschwächt ist. Denn nicht alle Generäle sind mit der Kriegführung Lincolns zufrieden. Der Präsident hebt einen Teil der Bürgerrechte auf und lässt Tausende von kritischen Bürgern einsperren, was zu großen Diskussionen führt und die Moral der Soldaten merklich schwächt. Erst 1863 kommt die Wende. Im Juli treffen die Streitmächte des Südens und des Nordens bei Gettysburg aufeinander, einem zuvor völlig unbekannten Dorf im ländlichen Pennsylvania. 3 Tage lang tobt die Schlacht. Zunächst scheinen die Truppen des Südens im Vorteil zu sein. Nur mit äußerster Anstrengung und unter gewaltigen Verlusten kann die Union einige wenige strategische Punkte halten, bis Verstärkung kommt. General Lee befürchtet schließlich, dass er vom Nachschub abgeschnitten werden könnte und zieht sich in den Süden zurück. Auf dem Schlachtfeld bleiben mehr als 7000 Tote und ungezählte Verwundete zurück. Es soll das letzte Mal sein, dass die Truppen des Südens in den Norden vordringen. Gettysburg bricht den konföderierten Armeen das Rückgrat. Von jetzt an sind sie nur noch auf dem Rückzug und kämpfen zunehmend verzweifelt. Nach der Schlacht von Gettysburg wendet sich der Kriegsverlauf zugunsten des Nordens, was Lincoln durchaus bewusst ist. Er reist zum Schlachtfeld nach Pennsylvania, um bei der Einweihung des Soldatenfriedhofes zu sprechen. Es wird die berühmteste Rede des Präsidenten. Unsere Vorväter gründeten auf diesem Kontinent eine neue Nation, in Freiheit und unter der Prämisse, dass alle Menschen als Gleiche erschaffen wurden. Jetzt sind wir in einem gewaltigen Bruderkrieg engagiert, in dem es darum geht, ob eine solche Nation, die sich diesen Zielen gewidmet hat, überleben kann. Wir stehen auf dem gewaltigen Schlachtfeld dieses Krieges und sind gekommen, um einen Teil dieses Feldes denen als letzte Ruhestätte zu widmen, die ihr Leben gegeben haben, damit unsere Nation leben möge. Lincoln verspricht den Vereinigten Staaten nach dem Sieg über den Süden eine Neugeburt in Freiheit. Als er in seiner Rede die Nation auffordert, weiter zu kämpfen, damit das Opfer der 1000 Toten nicht umsonst war, bricht immer wieder Applaus aus, wie ein Korrespondent der New York Times notiert. Doch es dauert noch 2 Jahre, bis der Süden kapituliert. Am Ende müssen die Truppen der Konföderierten aufgeben. Sie haben kaum noch Soldaten und Gewehre. Die Truppen kämpfen schon längst nicht mehr in Uniform, sondern in Lumpen. Sie sind völlig demoralisiert. Abraham Lincoln hat seinen Truppen eine Strategie der verbrannten Erde erlaubt. Soldaten des Nordens ziehen plündernd durch den Süden und zerstören Plantagen, Häfen und Städte. Der Süden hat dem nichts mehr entgegenzusetzen. Am 9. April 1865 kapituliert der konföderierte Oberbefehlshaber Robert E. Lee in Virginia und nimmt eine letzte Parade seiner Soldaten ab. Viele von ihnen haben Tränen in den Augen. Fünf Tage später, am Karfreitag des Jahres 1865, ist Washington in Feierstimmung. Nach 4 Jahren Krieg und 600.000 Toten ist das Gemetzel vorbei. Der Norden hat gesiegt. Die Menschen strömen erleichtert in die Restaurants, Cafés und in die Oper. Der Präsident selbst, der gerade erst seine 2. Amtszeit angetreten hat, geht mit seiner Frau ins Theater. In der Anonymität seiner Loge will er entspannen, jetzt, nachdem der Druck des Feldherrn von ihm abgefallen ist. Nur ein Leibwächter begleitet ihn, schließlich ist der Krieg vorüber. Als der Leibwächter eine Runde durch die Gänge macht, schleicht sich ein Schauspieler in die Präsidentenloge. John Wilkes Booth hat schon zuvor mit anderen Sympathisanten des Südens versucht, Lincoln zu entführen, wenn auch vergeblich. Jetzt sieht er die Chance zur Rache. An einer Stelle des Theaterstückes, an der das Publikum laut zu lachen beginnt, zieht er eine Pistole. Mit einem einzigen Schuss in den Kopf streckt er den völlig überraschten Abraham Lincoln nieder. Im Theater bricht Panik aus. Der Attentäter nutzt die Verwirrung und springt von der Loge auf die Bühne. Dabei bricht er sich ein Bein, kann aber humpelnd entkommen. Doch wenige Tage später wird er von Soldaten gestellt und bei einem kurzen Gefecht erschossen. Abraham Lincoln ist tödlich verwundet. Er erwacht nicht mehr aus dem Koma und stirbt am frühen Morgen des 15. April 1865. Die Nation ist geschockt. Seine Leiche wird in einem Sonderzug nach Illinois gebracht. Überall versammeln sich riesige Menschenmassen, um von dem Mann Abschied zu nehmen, der die Sklaverei abgeschafft und die Nation erhalten hat, wenn auch um den Preis eines blutigen Krieges. Lincoln wird neben dem Gründervater der Nation, George Washington, zum wichtigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er gilt als Vorreiter der Bürgerrechtsbewegung und symbolisiert für viele Amerikaner Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit und Würde. Unzählige Straßen, Städte und Landkreise werden nach ihm benannt, und eines der wichtigsten Denkmale der Hauptstadt Washington ist ihm gewidmet. Charles Darwin, 1809 bis 1882. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Dann trennte Gott das Wasser vom Land und sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, die nach ihrer Art Frucht tragen. Und so geschah es. Später schuf Gott Tiere des Wassers, der Erde und der Luft. Er machte die Tiere, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Und er schuf einen Mann und eine Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Soweit die Schöpfungsgeschichte. Und soweit der Glaube der christlichen Weltbevölkerung, zumindest so lange, bis er die Bühne der Weltgeschichte betrat, der englische Naturforscher Charles Darwin. Geboren wird Charles Robert Darwin am 12. Februar 1809 im westenglischen Städtchen Shrewsbury. Er ist das fünfte von sechs Kindern. Sein Vater, Robert Waring Darwin, ist der Familientradition folgend Arzt geworden und unterhält in Shrewsbury eine eigene Praxis. Die Mutter Susanna ist mit der Erziehung der Kinder ausgelastet. Als Charles 8 Jahre alt ist, stirbt sie. Von nun an wird der kleine Junge von seinen 3 älteren Schwestern betreut. Immer wieder zieht es ihn zu langen, einsamen Spaziergängen. Ob aus Interesse an der Natur oder um dem strengen Regiment seiner Schwester Caroline zu entfliehen, weiß man nicht genau. Es ist jedoch anzunehmen, dass er bereits zu dieser Zeit erste naturwissenschaftliche Entdeckungen macht. Kurz nach dem Tod der Mutter wird Charles eingeschult. Der Unterricht langweilt ihn schrecklich. Auf der School for Boys werden hauptsächlich klassische Sprachen, also Griechisch und Latein, sowie andere Geisteswissenschaften unterrichtet. Naturwissenschaftliche Fächer stehen damals kaum auf dem Lehrplan. Mehr schlecht als recht quält sich Charles durch die nicht enden wollende Schulzeit. Bei jeder Gelegenheit versucht er, den engen Ketten von Zucht und Ordnung zu entkommen und widmet sich leidenschaftlich dem Sammeln von Vogeleiern, Mineralien und kleinen Tieren. Außerdem stellt er schon als Schüler die ersten eigenen Untersuchungen über das Verhalten von Vögeln und Insekten an und notiert akribisch seine Ergebnisse. Vielleicht ist es das geistige Erbe seines Großvaters Erasmus Darwin, der einer der bedeutendsten Naturforscher im England jener Tage war. Er prägt für seine Forschungen über Lebensprozesse wie Ernährung und Fortpflanzung den Begriff Zoonomia, der später in Biologie umbenannt wird. 1825 wird Charles erlöst. Er darf die Schule vorzeitig verlassen und zusammen mit seinem älteren Bruder nach Edinburgh gehen, um Medizin zu studieren. Zwar will Charles nicht unbedingt in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten und Arzt werden, aber das Medizinstudium ermöglicht es ihm zumindest, sich naturwissenschaftlichen Studien zu widmen. Doch anders als erwartet besteht der Unterricht an der Universität im Wesentlichen aus Vorlesungen, und diese waren unerträglich langweilig, schreibt er in seiner Autobiografie. Doch der junge Student findet bald Zerstreuung. Er schließt sich der naturwissenschaftlichen Studentenverbindung Plinius Gesellschaft an, in der naturhistorische Beobachtungen ausgetauscht und Vorträge berühmter Forscher gehalten werden. Das spornt Charles zu neuen eigenen Untersuchungen an. Und bereits nach einem Jahr kann er Erfolge vermelden. So identifiziert er unter anderem die Eier des Seerüsselegels, die bisher für Pflanzenkeime gehalten wurden. Mit seinem Medizinstudium geht es jedoch kaum voran. Als nach 2 Jahren, Charles ist damals gerade 18 Jahre alt, die ersten Operationen anstehen, weiß er sicher, dass er niemals als Arzt tätig sein will. Er spekuliert vielmehr darauf, dass ihm sein Vater Vermögen genug hinterlassen würde, um mit einiger Bequemlichkeit davon leben zu können. Ihm schwebt ein Leben als Privatforscher für Naturwissenschaften und als Sammler vor. Doch da hat Charles die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Vater denkt gar nicht daran, die Flausen des Sohnes zu unterstützen und schickt ihn zum Theologiestudium nach Cambridge. Dort am Christ's College findet Charles schnell Anschluss. Er trifft auf alte Schulfreunde und seinen Großcousin William Darwin Fox. Der ist ebenfalls den Naturwissenschaften verfallen und führt ihn in die Insektenkunde ein. Vorlesungen besucht Charles in Cambridge kaum. Er eignet sich den Stoff im Selbststudium an und besteht alle Prüfungen ohne größere Schwierigkeiten. Lediglich über die Botaniklehre sagt er später einmal: Diese mochte ich sehr gern, wegen ihrer außerordentlichen Klarheit und der wundervollen Illustrationen. Eigentlich will Charles Darwin nach dem Abschluss seines Studiums in Cambridge zusammen mit einigen Kommilitonen eine Reise nach Madeira antreten. Als dieser Plan scheitert, empfiehlt ihm der Naturforscher John Henslow 1831 als freiwilliger Naturforscher ohne Bezahlung an einer Schiffsreise auf der Beagle unter Kapitän Robert Fitzroy teilzunehmen. 5 Jahre sollte die Reise dauern, mit dem Ziel, die Küste Südamerikas zu erforschen und zu kartieren. Inoffiziell interessiert Fitzroy aber auch noch etwas anderes. Auf seiner ersten Reise nach Südamerika hatte er eigenartige Tiere und Pflanzen entdeckt, die er bei seiner zweiten Fahrt genauer unter die Lupe nehmen will. Mit Charles Darwin hat er für dieses Vorhaben einen geeigneten Begleiter gefunden. Als die Beagle am 27. Dezember 1831 in Devonport in See sticht, sind beide Forscher voller Tatendrang. Die Reise führt sie auf die Kapverden, die Falkland- und die Galapagos-Inseln sowie nach Patagonien. Überall notiert Darwin geologische Entdeckungen, sammelt Pflanzen, Mineralien, Tiere und immer wieder auch Fossilien, die Aufschluss über längst vergangene Zeiten geben. Die Aufzeichnungen, die Darwin während dieser Reise macht, bilden die Grundlage für seine viele Jahre später entwickelte Evolutionstheorie, die ihn als Wissenschaftler weltberühmt machen sollte. Doch davon wagt er in den Jahren 1831 bis 1836 nicht einmal zu träumen. Zurück in England beginnt Darwin 1836 seine Aufzeichnungen auszuwerten. Neben seinem Tagebuch, in das er akribisch alles eingetragen hatte, was ihm während der Reise aufgefallen war, schien es auch noch so nebensächlich, ist es vor allem seine gigantische Natursammlung, die es nun auszuwerten gilt. Die jetzt folgende Zeit beschreibt Darwin selbst als die arbeitsreichste seines Lebens. Unermüdlich ordnet und analysiert er seine Fundstücke. Schnell fällt ihm dabei auf, dass Ähnlichkeiten der Fossilien mit noch lebenden Tieren bestehen. Außerdem bemerkt er, dass jede Insel ihre eigenen Schildkröten und Vogelarten hervorgebracht hat, die zwar der Art nach ähnlich, im Detail jedoch unterschiedlich sind. Entgegen seiner christlichen Prägung und seines Glaubens entwickelt Darwin die Theorie, dass alle Schildkröten von einer Urschildkröte abstammen und sich im Laufe der Jahrhunderte lediglich den veränderten Lebensbedingungen angepasst haben. Der Wandel vom bibeltreuen Christen zum naturwissenschaftlichen Materialisten, vom Theologen zum Evolutionsforscher beginnt. »1837 zieht Darwin nach London. Er erhofft sich, dort in Kontakt mit Wissenschaftlern zu kommen, die ihm bei seinen Arbeiten helfen und ihn in seinen Theorien bestätigen können. In London veröffentlicht er 1839 sein Reisetagebuch, das vor allem von Alexander von Humboldt über die Maßen gelobt wird. Auf dessen Betreiben hin wird dieses Werk auch ins Deutsche übersetzt und publiziert.« Im Anschluss an sein Reisetagebuch schreibt Darwin eine Abhandlung über die Umwandlung der Arten, in die hauptsächlich seine Beobachtungen auf den Galapagosinseln einfließen. Doch die Umwandlung von Organismen ist keine neue Erkenntnis. Schon Darwins Großvater Erasmus hatte in seiner Synomia darüber berichtet. Was Charles viel mehr interessiert, ist die Frage, ob Veränderungen unbegrenzt, also auch über einen Artentypus hinaus, möglich sind. Er will wissen, ob es möglich ist, dass aus einem Artentyp im Laufe der Entwicklung ein neuer Artentyp entstehen kann. Zur gleichen Zeit veröffentlicht der britische Ökonom Thomas Robert Malthus sein Essay on the Principle of Population, in dem er die Theorie vertritt, dass die Weltbevölkerung überproportional zu den Nahrungsmittelvorkommen wachsen werde und deshalb durch Hungersnöte, Krankheit und Krieg in ihrer Zahl begrenzt würde. Als Darwin dieses Essay liest, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Auf einmal, so schreibt er nach der Lektüre, wurde mir klar, dass unter diesen Umständen bevorzugte Arten alle Voraussetzungen mitbringen, erhalten zu werden, benachteiligte Arten dagegen ausgerottet werden. Der Grundstein für seine bahnbrechende Evolutionstheorie ist gelegt. Bis zu einer Veröffentlichung seiner Erkenntnisse sollten jedoch noch viele Jahre vergehen. In denselben Monaten, in denen Darwin über die Theorie der Arten nachdenkt, metaphysische Fragen diskutiert und sich viel mit Fragen der Religion auseinandersetzt, verändert sich auch sein Privatleben. Die Vorstellung, sein Leben lang als fleißige Arbeitsbiene in einer dreckigen Londoner Wohnung zu leben, missfällt Charles. Viel lieber möchte er ein freundliches, sanftes Weib auf einem Sofa um sich haben. In seinem Tagebuch hält er seinen Entschluss fest. Heiraten, heiraten, heiraten. Die Auserwählte ist seine Cousine Emma Wedgwood, die er am 29. Januar 1839 vor den Traualtar führt. Eine Entscheidung, die er nie bereuen sollte. Sie ist mein größtes Glück, schreibt er später in seiner Autobiografie, und ich kann sagen, dass ich während meines ganzen Lebens kein einziges Mal von ihr ein Wort gehört habe, das besser nicht gesagt worden wäre. Ihre verständnisvolle Güte mir gegenüber war stets beständig. Vor allem in den ersten Ehejahren ist das Leben mit Darwin nicht leicht. Er ist ständig überarbeitet, was zu Herzleiden und Übelkeit führt und die junge Ehefrau regelmäßig in Angst und Schrecken versetzt. Als am 27. Dezember 1839 das erste Kind der Familie Darwin geboren wird, nutzt der frisch gebackene Vater die Gunst der Stunde, um Studien über die Reflexe innerhalb der ersten 7 Lebenstage durchzuführen. Er notiert, wie sich sein Sohn William Erasmus verhält, wenn er dessen Fußsohle berührt. Die Darwins werden insgesamt 10 Kinder haben. Aufgrund seiner schlechten körperlichen Konstitution veröffentlicht Darwin bis 1842 nur die Schrift über den Bau und die Verbreitung der Korallenriffe. Er erklärt die Entstehung von Riffen, die oft kreisförmig angeordnet sind, damit, dass auf einem Vulkan beim langsamen Absinken des Meeresgrundes zuletzt nur noch um seinen Krater herum Korallen wachsen. Dieses Werk begründete Darwins Ruf als Naturwissenschaftler. Im selben Jahr verfasst der Wissenschaftler auch seine erste Skizze über seine Theorie der Arten, die jedoch erst 1896 bei der Sichtung seines Nachlasses von seiner Frau gefunden wird. Zwischen 1844 und 1858 überarbeitet er seine Skizze ständig, ohne jedoch jemals eine Version davon zu veröffentlichen. Nach mehreren Jahren in London, das er stets als rauchig und schmutzig empfunden hatte, zieht Darwin mit seiner Familie zurück aufs Land. In Down, einem kleinen Dorf in der Grafschaft Kent, findet Charles mit Hilfe seines Vaters ein gutes, aber sehr hässliches Haus mit 18 Acker Land. Die Wahl des Hauses, schreibt einer der Söhne später, war mehr das Resultat einer Verzweiflung als einer wirklichen Liebe. Die Eltern waren müde von der Jagd nach Häusern. Was Darwin hier betreibt, ist an pedantischer Lebensführung kaum zu überbieten. Um 7 Uhr verlässt er das Haus zu einem kurzen Spaziergang. Um 7:45 Uhr nimmt er alleine das Frühstück ein und macht sich danach gleich an die Arbeit. Zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr gönnt er sich eine Pause, um dann zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr noch einmal zu arbeiten. Es folgen der Besuch des Gewächshauses zusammen mit seinen Hunden und ein weiterer Spaziergang. Danach das zweite Frühstück, Zeitungslektüre und Briefe schreiben bis 15 Uhr. Nach einem einstündigen Mittagsschlaf startet die letzte Arbeitsphase des Tages bis 17.30 Uhr. Im Anschluss daran das Zusammensein mit der Familie bis zur Hauptmahlzeit um 19.30 Uhr. Nach dem Essen verbringt er bis zur Schlafenszeit um 22 Uhr ein wenig Zeit mit seiner Frau. An diesen Ablaufplan müssen sich außer der Familie auch alle Gäste und Fachkollegen halten, da sich Darwin sonst in seiner Ruhe gestört fühlt. »1859 schließlich wird Darwins Schrift über den Ursprung der Arten durch Mittel der natürlichen Selektion oder die Erhaltung bevorzugter Rassen im Kampf um das Leben vor der Königlichen Gesellschaft verlesen. Das Buch mit demselben Titel wird ein Jahr später veröffentlicht. Das Interesse daran ist so groß, dass es schon am ersten Tag in ganz London ausverkauft ist. Die Reaktionen sind zunächst gemischt. Kirchliche und wissenschaftliche Autoritäten empören sich, denn nach Darwins Theorie haben sich alle Lebewesen im Laufe von Millionen von Jahren aus einfachsten Urformen entwickelt, die ihre Organe immer weiter verfeinert haben. Zufällige, sprunghafte und richtungslose Veränderungen der Erbmerkmale führten dazu, dass immer neue Arten entstanden. Bis hin zum Menschen, der auf eine weite Zukunft hingesehen keineswegs den Höhepunkt der Entwicklung bilden muss. Auch impliziert Darwins Theorie, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und das konnte sich die Krone der Schöpfung auf gar keinen Fall bieten lassen. Doch anders als zu Zeiten eines Kopernikus oder Galilei kann die Kirche Darwins Veröffentlichung nicht unterbinden. Seine Lehre verbreitet sich schnell und findet zunehmend Befürworter. 1875 macht Darwin noch einmal Furore, er veröffentlicht seine Abhandlung über fleischfressende Pflanzen, die das Dogma der Widernatürlichkeit solcher Arten widerlegt und bis heute als Standardwerk der Botanik gilt. 1878 wird Charles Darwin zum Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften ernannt, dem Gegenstück zur englischen Royal Society, der er bereits seit 1839 angehört. Als Charles Darwin am 19. April 1882 in seinem Haus in Down im Alter von 73 Jahren stirbt, hinterlässt er Frau und Kinder und ein völlig verändertes Weltbild. Ihm ist es zu verdanken, dass nach seinem Tod unzählige Wissenschaftler die Evolutionstheorie weiter erforscht haben. Und letztlich ist es seiner Arbeit zu verdanken, dass rund 100 Jahre später der Grundstein für die Gentechnologie gelegt werden konnte. Richard Wagner, 1813 bis 1883. Das Festspielhaus Bayreuth am Abend des 13. August 1876. Brütende Hitze erfüllt den neuen, schmucklosen Theaterbau. Berstende Spannung hat das Publikum und den Herren des Hauses erfasst. Dort in der engen Fürstenloge sitzen Kaiser Wilhelm I. und sein Gefolge. Auf den anderen Plätzen die illustren Förderer des Unternehmens, Schriftsteller, Komponisten, blaublütige Wagner-Jüngerinnen, bereit zum lustvollen Sturz in den Abgrund. Und die Crème der Musikkritiker. Es sind die letzten Minuten vor der Krönung eines unerhörten Lebenswerks, eines ebenso anmaßenden wie revolutionären Kunstprogramms, das Deutschland prägt und spaltet, das erbitterte Feinde und ekstatische Verehrer hervorbringt. Richard Wagner, der verehrte, der verhasste Meister. Heute ist sein großer Tag. Als 9. Kind wird der künftige Genius 63 Jahre zuvor am 22. Mai 1813 in komplizierte Familienverhältnisse hineingeboren. Das Verhältnis zu seiner Mutter, der Bäckerstochter Johanna Wagner, gestaltet sich als Wechselspiel aus Zärtlichkeit und Gefühlskälte. Vor allem aber quält den Sohn lebenslang die Frage, wer sein leiblicher Erzeuger ist. Der früh gestorbene Leipziger Polizeiaktuarius Friedrich Wagner oder Ludwig Geier, der Schauspieler und Hausfreund, der bei Zeiten die Rolle des Stiefvaters übernimmt. Bei all dem ist Wagner zugleich ein Kind der napoleonischen Befreiungskriege, Zeitzeuge eines politischen Aufbruchs. Dass die politische Sturmphase mit revolutionären Neuerungen in der Musik zusammenfällt, ist kein Zufall. Und Wagner entbrennt auch auf diesem Gebiet. Beethovens 9. Sinfonie, die in der Ode an die Freude gipfelt und den Schillertext mit den Mitteln der Tonkunst neu entfesselt, gilt Richard und Gleichgesinnten nicht nur als Revolutionshymnus, sondern als musikalische Offenbarung schlechthin. Um selbst Komponist zu werden, beginnt der Enthusiast 1828 ein Studium der Kompositionslehre. Das Instrumentenspiel wird er nie recht beherrschen, doch strebt er von Anfang an nach Höherem. 1832 dirigiert er erste eigene Werke im Leipziger Gewandhaus. Selbstbewusst und energiegeladen, dazu äußerlich auffallend, so präsentiert sich der junge Wagner. Und so erobert er 1834 die Schauspielerin Minna Planer, eine attraktive Frau mit einer unehelichen Tochter, die sie Zeit ihres Lebens als ihre Schwester ausgibt. Die Ehe wird in Desillusionierung und Selbstzerfleischung münden. Zum Zeitpunkt ihres Bundes jedoch ist Wagner heftig für seine liebe Minel entbrannt. Ihr folgt er im Jahr 1836 nach Königsberg, wo er sein Amt als Musikdirektor nur ein Jahr später wegen Bankrotts aufgeben muss. Die nachfolgende Anstellung in Riga endet 1839 ebenfalls vorzeitig, liefert jedoch eine folgenreiche Inspiration. Sollte er jemals ein eigenes Theater bauen, werde er sich des steil aufsteigenden Parketts, des tiefliegenden Orchesters und der Dunkelheit des Zuschauerraums erinnern. Zeit zum Abschied bleibt ihm kaum. Er ist hoch verschuldet und muss, wie viele Male in seinem Leben, Hals über Kopf vor seinen Gläubigern fliehen. Paris, das revolutionäre Epizentrum und die Hauptstadt der europäischen Oper. Hier will der junge Deutsche Karriere machen, so wie vor ihm der Preuße Giacomo Meyerbeer, der Starkomponist der Grand Opera. Nicht zufällig konzipiert Wagner seine Bewerbungsoper Rienzi im vermeintlich erfolgreichen Genre. Ein Historiendrama vor monumentaler Kulisse mit Chorszenen und opulenten Schlussbildern. Und nicht zufällig bemüht er sich, allerdings erfolglos, den berühmten Librettisten Eugène Scribe für die Ausarbeitung des Librettos zum Fliegenden Holländer zu gewinnen. Das Thema des Einakters entstammt einem Roman von Heinrich Heine, mit dem Wagner in Paris verkehrt. Immann ohne Hafen, verdammt zu ewiger Odyssee über die Meere bis zur Erlösung durch ein liebendes Weib. In dieser Sagenfigur erkennt Wagner seine eigene, getriebene Künstlerexistenz. Der Wind an der Seine stellt sich indes gegen Wagners Werke. Statt in der Belle Etage des Kulturbetriebes findet sich der Ehrgeizling vielmehr im Gesindetrakt wieder, als Arrangeur und Autor für Musikzeitschriften, im täglichen Kampf ums Überleben. Kann es da verwundern, dass er sich dem Ideengut der französischen Frühsozialisten zuwendet, den Grabrednern des bürgerlichen Paris? Eine Radikalisierung beginnt und setzt sich auch fort, als Wagner in der Heimat den Durchbruch erzielt. Dank der Fürsprache Meyerbeers erhält er den Auftrag, am Dresdner Hoftheater seinen Rienzi zur Aufführung zu bringen. Die Premiere am 20. Oktober 1842 gerät zum Triumph und Wagner wird nur wenige Monate später zum Hofkapellmeister befördert. Vorbei sind die Hungerleiderzeiten der ersten Dresdner Monate. Der Künstler verdient ein Jahresgehalt von 1500 Talern und kann nach dem fliegenden Holländer auch seinen Tannhäuser auf die Bühne bringen. Doch was versteckt sich hinter der Fassade von Wagners bürgerlicher Existenz, der äußeren Opulenz seiner Opern? Ist der römische Volkstribun Rienzi nicht der Prototyp eines Revolutionärs? Und finden sich nicht auch in den anderen Werken brisante Bezüge? Schließlich ist es der Musikdirektor des Hoftheaters August Röckel, der seinen Freund in den 40er Jahren tiefer in die Grundlagen des sozialistischen Anarchismus einarbeitet. Als im März 1848 die deutsche Revolution ausbricht, bejubeln sich beide Männer hocheuphorisch. Wagner ist aktiv beteiligt. Wenn auch nicht als Barrikadenkämpfer. Seine radikalste Tätigkeit besteht im Herstellen und Verteilen von Handzetteln, die die Bevölkerung zu Solidarität mit den Aufständischen aufrufen. Als die alte Oper in Flammen aufgeht, der Ort, an dem er 1846 erstmals Beethovens Neunte dirigiert hatte, fällt sein Urteil unerbittlich aus. Opernhaus nun abgebrannt, sonderbares Behagen. So heißt es in Wagners Notizen. Seine Tabula Rasa-Haltung kommt den Hofkapellmeister teuer zu stehen. Nach der Niederschlagung des Aufstandes wird Wagner steckbrieflich gesucht und muss erneut fliehen. Drei Kunstschriften entstehen bis 1851 in Zürich, verfasst in manischer Schreibwut. Zusammen weisen sie dem entwurzelten Künstler eine Zukunftsaufgabe, wie sie kein Komponist je zuvor beansprucht hat. Wagner predigt noch immer den Umsturz, die Zerstörung des politischen, sozialen und künstlerischen Status quo. Nicht Politik, die Kunst soll die neue Gemeinschaft hervorbringen, eine genossenschaftlich organisierte Basisdemokratie, die sich im ästhetischen Erlebnis selbst verwirklicht. Wagners Kunstwerk als alleinselig machendes Welterneuerungsversprechen. Das bestehende Musiktheater als Inbegriff aller Übel. Hierin liegt Provokation. Oper ist für Wagner vom Adel enteignete Volkskunst, pervertiert für ein reiches, zerstreuungssüchtiges Publikum. Die natürliche Einheit von Text und Melodie ist zu Unterhaltungsmusik verstümmelt, die Handlung zum Alibi für Arien und frivole Ballettszenen. Die französische Grand Opera, Effekthascherei für eine träge Großstadtelite. Die italienische Belcanto-Oper, zuckriger Melodienabsolutismus. So urteilt Wagner über eine Kunst, die aus seiner Sicht die sozialen und politischen Missstände der Zeit widerspiegelt. Das Gegenprogramm des Musikdramas lautet demgegenüber Rückkehr zur Einheit des volkstümlichen Ausdrucks, wie sie Wagner im altgriechischen Drama verkörpert sieht. Sein Werk soll dem Volk als Ganzes gemeinschaftsstiftende Visionen vermitteln. Einzig der Mythos kann dies leisten. Um ihn zu versinnlichen, sollen sämtliche Künste miteinander verschmelzen, angeführt von der Musik, die mit all ihrem Ausdruck in den Dienst des Dramas gestellt wird. Ich bin wieder mehr denn je ergriffen von der umfassenden Schönheit und Großartigkeit meines Stoffes. Meine ganze Weltanschauung hat in ihm ihren vollendeten künstlerischen Ausdruck gefunden. Dies schreibt Wagner über den Ring des Nibelungen. Sein Lebenswerk, bestehend aus dem Vorspiel, das Rheingold, und den Dramen Die Walküre, Siegfried und Die Götterdämmerung. Über 14 Stunden Germanenmythos um machtversteinerte Götter und aufbegehrende Menschenkinder, um die Tyrannei des Nibelungengoldes und die Gegenkraft der Liebe. Über 14 Stunden Märchenwelt voller Riesen und Zwerge, die bei näherer Betrachtung in einer vieldeutigen Parabel um gesellschaftliche Grundkonflikte agieren. Vor allem jedoch über 14 Stunden Musikinnovation, wie sie ansatzweise bereits im Lohengrin fassbar ist. Wagner durchbricht die Struktur der herkömmlichen Nummernoper mit Arie, Rezitativ und Chorszenen. Er weist der unendlichen Melodie eine autonome Erzählfunktion zu. Vor allem aber erzeugt er eine neue, zeitliche und psychologische Tiefe, indem er Figuren und Ereignisse mit Charakterfarben ausstattet und durch entsprechende Leitmotive immer wieder über die Gegenwart hinaus auf Vergangenes oder Zukünftiges verweist. Wer aber soll das Projekt aufführen und wo? Zweifel, die den Künstler allmählich überwältigen und ihn die Komposition für lange Zeit unterbrechen lassen. Zu Beginn des Exils rechnet Wagner jederzeit mit einer neuen Revolution. Auf diesen Umsturz baut er und macht ihn in einem Brief von 1851 zur Vorbedingung seiner Ringinszenierung. An eine Aufführung kann ich erst nach der Revolution denken. Am Rheine schlage ich ein Theater auf und lade zu einem großen dramatischen Feste ein. Mit ihm gebe ich den Menschen der Revolution dann die Bedeutung dieser Revolution zu erkennen. Die Kaiserkrönung Napoleons III. In Paris 1852 rückt den Umsturz jedoch endgültig in weite Ferne. Wagner hingegen sitzt auf 10.000 Franken Schulden in einer kleinen Wohnung, geplagt von Schmiedelärm und Ehelamento. Minna klagt über die Armut und den Gatten, der statt einträglicher Tagesware brotlose Wolkenkunst produziert, und Richard wirft ihr vor, was auch Freunde ihr zur Last legen, grausames Unverständnis für das leidende Genie. Ein erlösendes Weib wie Tannhäusers Elisabeth oder Holländers Senta, das ist es, wonach sich der Künstler mehr denn je verzehrt. Schließlich wird er fündig in der Gattin seines Gönners. Der industrielle Otto Wesendonck richtet Wagner 1857 ein Häuschen auf dem Grundstück seiner Zürcher Villa ein. Mathilde, seine Frau, beehrt das Asyl mit täglicher Präsenz und wird zur Inspiration für das sinnlichste aller Musikdramen, Tristan und Isolde. Wie sie sich klagten und versagten, Tristan und Isolde, in keuscher Töne holde, ihr Weinen und ihr Küssen leg ich zu deinen Füßen, dass sie den Engel loben, der mich so hoch erhoben. Diese Zeilen entstammen dem Widmungsgedicht zum ersten Akt des Werkes, den Wagner seiner Angebeteten am 31. Dezember 1857 überreicht. Das tragische Ende ist jedoch in Kunst und Leben unausweichlich. Ein Brief Mathildes, der im April 1858 in Minnas Hände fällt, beendet sowohl das Asyl als auch Wagners Ehe. Gepeinigt von Liebesentzug versenkt sich der Künstler in die Philosophie Schopenhauers, die so umfassend in Tristan und Isolde eingeflossen ist. Ausgehungert nach Anerkennung wagt sich der Deutsche noch einmal nach Paris, wo ihm Napoleon III. Endlich die Bühne der Grand Opera freiräumt. Die Tannhäuser-Aufführung 1861 gerät jedoch zum Skandal. Nicht die Musik, die Protektion durch den Bonaparte-Neffen ist es, die dessen Gegner dazu bringt, drei Vorstellungen niederzupfeifen. Was tun? Wagner entscheidet sich, nach Zusage des Straferlasses, für die Rückkehr nach Deutschland und stürzt in ein tiefes Dilemma. Er braucht Geld, viel Geld für die Tilgung seiner Schulden und für den Wohnluxus, von dem er beim Komponieren regelrecht abhängig wird. Wer soll das Kunstwerk aufführen, das ich, nur ich, unter Mitwirkung glücklicher Dämonen zur Erscheinung bringen kann, klagt Wagner im April 1864. Ein Wunder. So wird Wagner nennen, was ihm der 19-jährige Bayernkönig Ludwig II. In den kommenden Monaten zu Füßen legt. 40.000 Gulden zur Tilgung des Solls. eine fürstliche Jahresrente von 8000 Gulden, ein komfortables Haus am Starnberger See, vor allem jedoch die Aussicht auf ein Theater, wie es Wagner 1863 im Vorwort seines Ringneudrucks umschrieben hat. Ein Zweckgebäude, in dem nichts vom Bühnengeschehen ablenkt, mit steil aufsteigenden Sitzreihen und versenktem unsichtbarem Orchester. Eine hehre Spielstätte, an der sich Akteure und Publikum in festspielartigem Rahmen zum gemeinsamen Kunstwerk vereinen. Ludwig II. Will der Geburtshelfer eines solchen Theaters sein. Er beauftragt Gottfried von Semper, Pläne für einen angemessenen Münchner Bau zu entwerfen. Und er gibt dem Komponisten die Mittel, seinen Ring zu vollenden. Der labile König vergöttert den Traumproduzenten, den Schöpfer von Schwanenrittern und Gralsburgen, die er in seinen Märchenschlössern nachempfindet. Die Launen des realen Wagner provozieren ihn dagegen mehr als einmal zu erbitterten Machtproben. Und die Regierung führt regelrecht einen Feldzug gegen den Komponisten. Kabinettsminister Franz von Pfistermeister intrigiert bereits Anfang 1865, als er dem König berichtet, Wagner habe seine Majestät vor Dritten als »Mein Junge« tituliert. Nach der Uraufführung von Tristan und Isolde am 10. Juni erreicht die Kampagne ihren Zenit und Ludwig II. Sieht sich genötigt, seinen Genius noch vor Jahresende aus Bayern auszuweisen. Diese Demütigung verstärkt Wagners Hang zu Freund-Feind-Schablonen. Der Künstler fühlt sich mehr und mehr verfolgt, von politischen Ränken, von Musikkritikern wie dem allmächtigen Eduard Hanslick, vor allem aber von Juden und jüdischen Künstlern wie Meyerbeer, an denen Wagner weit mehr als nur seine Pariser Erniedrigungen abarbeitet. Der Neudruck seines anonymen Essays von 1850, »Das Judentum in der Musik«, reißt 19 Jahre später Dämme ein. Mit dem Vollgewicht seiner Prominenz behauptet Wagner unbeirrt, der Jude sei unfähig zu künstlerischer Wahrhaftigkeit. Eine fatale Hetze noch vor der neuen antisemitischen Welle in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die Kehrseite jener Feindbilder ist der Wagner-Kult, der täglich neue Jünger findet. Da ist der Philosoph Friedrich Nietzsche, der dem vermeintlichen Erneuerer der griechischen Tragödie 1869 regelrecht verfällt. Aber auch der Dirigent der Tristan-Uraufführung, Hans von Bülow, betrachtet sich als Geisteigner des sogenannten Meisters, wie seine junge Frau Cosima, die Tochter von Franz Liszt, die ihn mit Wagner betrügt und schon 1865 das erste außereheliche Kind Isolde zur Welt bringt. Das Versteckspiel um die Liaison trübt die Beziehung zu Ludwig II., der in alter Verbundenheit die Miete für das neue Wagner-Domizil in Triebchen bei Luzern bezahlt. Schwerer wiegen jedoch die Münchner Uraufführungen des Rheingold und der Walküre 1869 und 70. Wagner, der sie um jeden Preis hat verhindern wollen, spricht von der Hinrichtung seines Werks und sucht mehr denn je nach einer anderen Spielstätte. Bayreuth. Eine Kleinstadt in der Mitte Deutschlands unter der Herrschaft Ludwigs II., aber nah genug an Preußen. Hier soll Wagners Traum Wirklichkeit werden. Und hier stellt ihm der Gemeinderat einen kostenlosen Bauplatz zur Verfügung. Die Finanzierung durch private Patrone gerät jedoch bald ins Stocken, sodass das Unternehmen bereits kurz nach der Grundsteinlegung 1872 zu scheitern droht. Umsonst versucht Wagner, Otto von Bismarck, bei einem persönlichen Treffen für seine vermeintlich wahrhaft deutsche Kunst zu begeistern. Der Reichskanzler entzieht sich, ebenso wie Ludwig, der erst 1874 mit einem Kredit von über 216.000 Mark einspringt. Im selben Jahr beziehen Wagner, Cosima und die Kinder Eva, Siegfried und Isolde das steinerne Ich-Monument des Meisters. Die neu errichtete Villa Wahnfried. Am 13. August 1876 endlich öffnet sich der Vorhang für das Rheingold, den Auftakt des Ringzyklus. Die lang ersehnten Festspiele beginnen. Allein sie werden den Erwartungen nicht gerecht. Die Sänger sehen sich ihrer Aufgabe nur bedingt gewachsen, der Dirigent Hans Richter gibt laut Cosima kein einziges Tempo korrekt an und zu allem Übel lässt auch der Bühnenzauber zu wünschen übrig. Der Drache für Siegfried ist nur unvollständig und die vermeintlich unsichtbare Technik ächzt sich ungeplant in den Vordergrund. Spektakel ohne Substanz, inszenierter Rausch für Privilegierte, die nicht Lebenssteigerung, sondern Betäubung suchen. Dass die Sicherung der Bayreuther Zukunft wiederum einzig von Ludwig II. Ermöglicht wird, erweist sich diesmal als bittere Pille. Das Darlehen von 100.000 Mark zur Deckung des erwirtschafteten Defizits soll ausgerechnet durch Tantiemen aus Aufführungen im verhassten München beglichen werden. Und wohin strebt Wagner nach der Verwirklichung seines Lebenswerks? Der späte Wagner verfemt nicht nur die Bismarckschen Sozialistengesetze, er glaubt an den menschlichen Niedergang durch Fleischeskost, an verderbtes Blut und verderbte Rassen, die nur durch vegetarische Diät und das reine Blut Christi gerettet werden können. Ein krudes Weltbild. Auf diesen Gedanken und der Idee einer erlösenden Kunstreligion errichtet er das Gralsopus Parsifal. Sein verstörendes Weltabschiedswerk, das 1882 in Bayreuth uraufgeführt wird. Das sogenannte Bühnenweihfestspiel erhebt Wagners Kunst endgültig zum Wagner-Kult. Zum Ritual für Eingeweihte mit Musik, die den quasi religiösen Anspruch unterstreicht. Der Meister persönlich dirigiert die letzten Partien und erntet frenetischen Jubel. Der finale Applaus vor dem plötzlichen Abgang, der den herzkranken Wagner am 13. Februar 1883 in Venedig ereilt. Giuseppe Verdi, 1813 bis 1901. Noch heute, über 150 Jahre nach ihrer Uraufführung in der Mailänder Scala, füllt sie die großen Festspielhäuser der Welt. Nabucco, die bedeutendste Oper des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi. Doch nicht nur für die Musikgeschichte ist Nabucco von großer Bedeutung. Für die Italiener ist diese Oper das Symbol ihres Freiheitskampfes gegen die Fremdherrschaft der Habsburger und der Bourbonen. Und das Lied des Gefangenenchores gilt als zweite Nationalhymne des Landes. Geboren wird Giuseppe Fortunino Francesco Verdi am 10. Oktober 1813 in der kleinen Gemeinde Roncole bei Busseto in der italienischen Provinz Parma. Seine Eltern, Taro Verdi Carlo und Luisa Uttini, betreiben neben einem kleinen Krämerladen auch ein Wirtshaus, in dem sich das Familienleben der Verdis abspielt. Schon als Säugling ist Giuseppe zusammen mit seiner Mutter jeden Tag in der Schenke. Dort verkehren regelmäßig durchreisende Musiker, die häufig knapp bei Kasse sind und ihre Speisen und Getränke nicht mit Geld, sondern mit einer musikalischen Darbietung zur Unterhaltung der anderen Gäste bezahlen. Was dem Vater häufig gar nicht so recht ist, schließlich ist die Familie Verdi auf die Einnahmen aus dem Wirtshaus angewiesen, erfreut den kleinen Giuseppe über alle Maßen. Andächtig lauscht er der Musik, und bei jedem falschen Ton verzieht er schmerzvoll sein Gesicht. Der Vater erkennt die musikalische Begabung seines Sohnes schnell und kauft ihm deshalb, als er alt genug ist, um die Tasten greifen zu können, ein altes Spinett. Nun ist der Junge selig. Tagtäglich übt er wie besessen und versucht, die Melodien, die er bei den Gottesdiensten in der Dorfkirche gehört hatte, sowie die Lieder der fahrenden Musiker nachzuspielen. Da ihm das gut gelingt, erhält er neben der üblichen Schulausbildung auch seinen ersten Musikunterricht. Pietro Baistrocchi, der Dorforganist, nimmt ihn in seine Obhut und führt ihn in die Kunst des Notenlesens und Schreibens ein. Als Giuseppe 12 Jahre alt ist, verlässt er seine Heimatgemeinde und geht in die nahegelegene Stadt Busseto. Dort studiert er Musik und Latein und lernt seinen späteren Mäzen Antonio Barezzi kennen. Der ist so begeistert von der Begabung des jungen Verdi, dass er beschließt, dessen Ausbildung zu fördern. Er schickt Giuseppe nach Mailand und ermöglicht ihm, Unterricht bei Vincenzo Lavinia zu nehmen, der zu dieser Zeit als Musiker an der Scala umfassende Opernerfahrung gesammelt hatte. Giuseppe ist begeistert. Was er von Lavinia lernen kann, hat mit seinem bisherigen Musikunterricht gar nichts zu tun. Erst jetzt wird er in das Geheimnis der Orchestermusik eingeweiht. Er erfährt, worauf man achten muss, wenn mehrere Instrumente gleichzeitig zum Einsatz kommen, wie man die dazugehörigen Singstimmen setzt und worauf es ankommt, dass unterschiedliche Melodien am Ende doch harmonieren können. Immer wieder darf er mit Lavinia zusammen auch Opernaufführungen in der Mailänder Scala besuchen und das theoretisch Erlernte so in Vollendung erleben. Mit 19 Jahren bewirbt sich Verdi am Mailänder Musikkonservatorium, wird aber ohne Begründung abgelehnt. Erst 1836, mit 23 Jahren, hat Giuseppe Verdi seinen ersten großen musikalischen Erfolg zu verzeichnen. Er wird zum Maestro di Musica in Busseto ernannt und kann von nun an seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten. Im selben Jahr heiratet er die älteste Tochter seines Förderers, Margherita Barezzi, und beginnt auch sofort an seiner ersten eigenen Oper zu arbeiten. Ob dieses frühe Werk verschollen ist oder später in die Oper Oberto integriert wurde, ist nicht überliefert. Die erste Oper jedenfalls, die auf dem Spielplan eines bedeutenden Festspielhauses zu finden ist, ist Oberto Conti di San Bonifacio. Ein Singspiel in zwei Akten, das am 17. November 1839 in der Mailänder Scala uraufgeführt wird. Die Zuschauer sind begeistert. Verdi gilt als neuer Stern am italienischen Komponistenhimmel. Vom Erfolg beflügelt verlässt er Busseto und zieht mit seiner Frau nach Mailand. Privat hat Verdi das Glück nicht auf seiner Seite. Im Sommer 1838 hatte er seine Tochter Virginia verloren. Im Herbst 1839, kurz vor der Uraufführung von Oberto, stirbt sein kleiner Sohn Icilio und im Sommer 1840 seine geliebte Frau. Nicht verwunderlich, dass nach diesen Schicksalsschlägen seine zweite Oper nur von geringem Erfolg gekrönt ist. Un giorno di regno. Eine Opera buffa, also eine komische Oper, eine vom Publikum gern gesehene Form, fällt durch. Verdi ist am Boden zerstört. Erst als ihm zufällig das Libretto zu Nabucco in die Hände fällt, spürt er neuen Tatendrang. Wie besessen beginnt er zu komponieren. Die Aufführung am 9. März 1842 in Mailand wird ein grandioser Erfolg. In nur 4 Monaten wird Nabucco rund 60 Mal gespielt. Doch nicht nur Verdis Musik, auch der Inhalt der Oper trifft den Zeitgeist. Das jüdische Volk leidet unter der babylonischen Gefangenschaft und strebt nach Freiheit. Genauso fühlen sich die Italiener. Ihr Land war seit Jahrzehnten der Spielball der europäischen Großmächte. In Norditalien herrschen die österreichischen Habsburger und im Süden die spanischen Bourbonen. Außerdem regiert der Papst den Kirchenstaat und das Haus Savoyen das Königreich Sardinien. Von einem geeinten Land unter einem eigenen Herrscher ist Italien meilenweit entfernt. Immer wieder kommt es in der Bevölkerung zu Aufständen, die nur ein Ziel haben, die Freiheit Italiens. Das Lied des Gefangenenchors aus Verdis Oper Nabucco wird schnell zur Hymne der Freiheitsbewegung und ihr Komponist zu einem Volkshelden. Doch damit nicht genug. Endgültig in den Olymp der Widerstandskämpfer erhoben, wird Verdi, als man erkennt, dass die einzelnen Buchstaben seines Nachnamens auch noch die zentrale Forderung der Aufständischen zum Ausdruck bringen. V für Vittorio, E für Emanuele, R für Re, D und I für d'Italia, zu Deutsch Victor Emanuel, König von Italien. Oder sinngemäß ein vereintes Italien unter einem Herrscher. Doch nicht nur beruflich kehrt das Glück in Verdis Leben zurück. Er verliebt sich auch neu. Bei Proben an der Mailänder Scala lernt er die Sopranistin Giuseppina Strepponi kennen. Die fröhliche Frau wird seine Lebensgefährtin und bleibt bis zu ihrem Tod 1897 an seiner Seite. Zwischen 1845 und 1850 schreibt Verdi beinahe jedes Jahr eine neue Oper. Es entstehen Alzira, Attila, Luisa Miller und Stifelio. Obwohl nicht jede Aufführung gleichermaßen erfolgreich ist, schafft es Verdi in diesen Jahren finanziell unabhängig zu werden. Die Arbeit allerdings macht ihm nicht immer Spaß. Seit Nabucco habe ich keine ruhige Stunde mehr gehabt. 16 Jahre Galeerenarbeit, schreibt er im Rückblick. Um sich der strengen Beobachtung seiner Auftraggeber wenigstens etwas zu entziehen, verlässt er zusammen mit Giuseppina Mailand und zieht auf einen eigenen Gutshof, der zwischen seinem Geburtsort und Busseto liegt. Dort ist er glücklich. In Ruhe kann er hier nach seinem Geschmack komponieren und muss sich nicht nach den Wünschen seiner Auftraggeber richten. Die Opern, die in dieser Zeit entstehen, gelangen zu Weltruhm. Noch heute gelten Rigoletto und La Traviata als die bekanntesten Werke des italienischen Meisters. Einen Wendepunkt in der musikalischen Entwicklung Verdis markiert 1859 die Oper Un ballo in maschera, zu Deutsch ein Maskenball, die ursprünglich im Auftrag der neapolitanischen Oper komponiert wurde. Hier führt er den fließenden Übergang vom Rezitativ, also einer Art Sprechgesang, zur Arie ein, der für sein späteres Werk charakteristisch sein sollte. Inhaltlich begibt sich Verdi mit seinem Maskenball in gefährliches Fahrwasser. Er thematisiert die Ermordung des schwedischen Königs Gustav III. Dieser als kunstsinnig aufgeklärt und lebenslustig geltende Monarch war während eines Balls von einem Maskierten erschossen worden. Dass Verdi ausgerechnet diesen Stoff wählt, deutet auf mangelndes Fingerspitzengefühl hin. Denn auch auf den König von Neapel war ein Attentat verübt worden, was eine Aufführung einer Oper, in der einem Regenten nach dem Leben getrachtet wird, schlichtweg unmöglich macht. Die Zensur verlangt, dass beinahe jede Szene der Oper umgeschrieben und auch der Titel geändert werden muss, falls dieses Stück jemals in Neapel zur Aufführung kommen sollte. Doch damit ist Verdi nicht einverstanden, und auch das Volk sieht keinen Anlass für diese Auflagen. Es kommt zu Tumulten und Aufständen. Für Verdi gegen den König. Um eine Eskalation zu vermeiden, wird Verdi der Opernauftrag entzogen. Wutentbrannt reist er deshalb von Neapel nach Rom. Dort wird die Oper im Februar 1859 nach minimalen Änderungen auf Wunsch des Papstes uraufgeführt und frenetisch gefeiert. Inzwischen hatte sich der Ruhm Verdis auch über die italienischen Grenzen hinaus verbreitet. Immer wieder wird er in die europäischen Kunstmetropolen Paris, London und St. Petersburg geladen, um dort den Aufführungen seiner Opern beizuwohnen. So ist es nicht verwunderlich, dass er von Ismail Pascha, dem Vizekönig von Ägypten, den Auftrag erhält, eine Oper für die Einweihungsfeier des Suezkanals zu schreiben. Aida ist der Stoff, aus dem die ägyptischen Träume sind. Warum bei den Feierlichkeiten dann Rigoletto und nicht Aida gegeben wird, ist umstritten. Einigen Überlieferungen zufolge ist Verdi selbst daran schuld, da er es nicht geschafft habe, die hochdotierte Auftragsarbeit rechtzeitig fertigzustellen und bis zur Einweihung des Suezkanals im November 1869 zu liefern. Anderen Quellen ist zu entnehmen, dass die aufwendigen Kostüme für Aida in Paris gefertigt wurden und eine Auslieferung aufgrund des deutsch-französischen Krieges unmöglich war. Warum auch immer, Aida wird erst 1871, also 2 Jahre nach der Eröffnung des Suezkanals, in Kairo uraufgeführt. Das Stück wird gefeiert. Und auch im Jahr darauf dem Mailänder Publikum mit großem Erfolg präsentiert. Die nun folgenden Opern, wie zum Beispiel Othello und Falstaff, steigern den Ruhm des Komponisten weiter. Im Vergleich zu vielen anderen Komponisten zeichnet sich Verdi besonders dadurch aus, dass er sich auch intensiv mit den Texten seiner Opern auseinandersetzt. Es genügt ihm nicht, vorhandene Stoffe zu vertonen. Er mischt sich auch in die Wortwahl und die stilistische Aufbereitung ein. Charakteristisch für seine Werke ist der Fokus auf den Gesang. Zwar setzt er vor allem in seinen späteren Opern auch häufig gewaltige Orchester ein, das Hauptaugenmerk liegt aber immer auf der tragenden Rolle der Sänger. Es ist ihm sogar lieber, die Aufführung eines Stückes zu verschieben, als es mit einem anderen als dem von ihm vorgesehenen Sänger auf die Bühne zu bringen. Ungewöhnlich ist außerdem, dass Verdi nahezu ausschließlich Opern und kaum Instrumentalstücke komponiert hat. Lediglich ein einziges Streichquartett in E-Moll aus dem Winter 1872-73 ist bekannt. Aus Verehrung für den Dichter Alessandro Manzoni wagt sich Verdi 1873 erstmals an ein für ihn völlig ungewöhnliches Genre heran. Er komponiert ein Requiem. Am 22. Mai 1874, ein Jahr nach dem Tod Manzonis, wird die Totenmesse Messa di Requiem in der San Marco-Kirche unter Leitung Verdis in Mailand aufgeführt. Das Werk findet so großen Anklang, dass es wenig später auch in der Mailänder Scala in Paris, London und Wien präsentiert wird. Wie in der San Marco-Kirche greift auch bei diesen Aufführungen der Maestro selbst zum Taktstock. Mit zunehmendem Alter wird Verdi auch politisch aktiv. Er engagiert sich für den Fortschritt Italiens und hofft auf einen Wandel zum Sozialstaat. 1874 lässt er sich in den italienischen Senat wählen. Doch im politischen Rom übernimmt er keine tragende Rolle. Zu sehr enttäuscht ihn die Lethargie der Regierung, die nach der Befreiung Italiens endlich das Ruder an sich reißen und das Land nach vorne bringen könnte. Stattdessen beobachtet Verdi missmutig, wie die Kluft zwischen der Oberschicht und der armen Landbevölkerung immer tiefer wird. Er beschließt, im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst zu helfen und unterstützt die Bauern, die rund um sein Land gut tätig sind, mit wertvollen Ratschlägen und finanziellen Mitteln. Auf die Frage, was seiner Meinung nach die größte Leistung in seinem Leben war, antwortet er: das Altenheim in Mailand. Im Alter von fast 80 Jahren gründete er in Mailand ein Altenheim für mittellose Musiker, die dort ihren Lebensabend ohne finanzielle Sorgen verbringen können. Als Verdi allmählich unter den Gebrechen des Alters zu leiden beginnt, zieht er sich immer mehr auf sein Landgut zurück. Die Bevölkerung, die ihn liebt und verehrt, versucht ihm, den Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten. Vor allem nach dem Tod seiner Frau 1897 kümmert man sich rührend um den inzwischen 84-jährigen Komponisten. Erzählungen zufolge werden sogar die Straßen rund um sein Wohnhaus mit Stroh aufgefüllt, um den Lärm, den Kutschen und Eselskarren verursachen, so gering wie möglich zu halten. Mit 87 Jahren bricht Verdi zum letzten Mal nach Mailand auf. Dort, in der Stadt seiner größten Erfolge, stirbt er am 27. Januar 1901. Im ganzen Land wird Staatstrauer angeordnet. Seine Beerdigung besuchen rund 30.000 Menschen aus aller Welt. 28 Opern hat der große Komponist hinterlassen. Wenn auch nicht alle weltberühmt geworden sind, so gibt es in der Musikgeschichte kaum einen Komponisten, der so konsequent an einem einzigen Genre festgehalten hat wie Giuseppe Verdi. Seine Leidenschaft für seine Musik und die enge Verbundenheit mit seinem Land haben ihn zum Nationalhelden werden lassen und sichern ihm auch heute noch die Hingabe und Liebe der Italiener. Teil 16 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Otto von Bismarck, Karl Marx, Queen Victoria und Mark Twain. Damit Sie keine Ausgabe verpassen,